We'll be right back. Ja, Raunchemusik und Cap für euch hier und er. Live vom Rosenmontagswave aus der Turbinenhalle in Oberhausen. Und der Red macht hier Scherze. Doch. So, Black and Jones live für euch an den Turntables. Mit dem besten Sound hier. Live aus der Turbinenhalle. Wir wünschen euch alle viel Spaß bei uns auf dem Clubstream. Automusik.club. Immer gut. DH und dem Red Devil da drüben. Ja, der Enyax ist gerade nicht hier. Zum weiteren Programm hier noch, ab 22 Uhr Johann Gilen hier live in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und von 0 Uhr an Timon van Gold. So, kurze Technical Problems, gleich wieder da. Noch on air, Blank & Jones. Johann Gielen für euch on air. Harvest heart. the world. Let the golden day unfurl on every wave, on every hill. Each angered fist uncurl. Caress the hardest heart. Stir the sleeping earth. Each soul, each blade of grass. The soul of the world, ignite a brand new day. Let the morning sun proclaim a brand new start. Song proclaim the light of the world. Let the golden day unfurl on every wave, on every hill. Each angered fist uncurl. Caress the hardest heart. Stir the sleeping earth. Each stone, each blade of grass. The soul of the world, ignite a brand new day. Let the morning sun proclaim a brand new start. Caress the hardest heart. Caress the hardest heart. von Sings. Michael Jones on stage. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.

So, die Call on Me war ja schon mal ziemlich geil. Duncan Jones noch für euch. Eine Sache schon on air. Und Juan Gielen aus Holland für euch. Auf dem Musiker Rosenmund, der zur Terminale. Da geht's. toll, wunderbar, wundervoll. Und ich tanz einfach weiter. Wunderbar, wundervoll, super schön und super toll. Wunderbar, wundervoll. Und ich tanz einfach weiter. Danach für 2 Stunden Johann Schilen aus Holland. Hier live im Rolf Musik Top Club, die Live-Übertragung auf der Turbinenhalle in Oberhausen. you heated up the freezing destiny. But I told myself I had the chance to live a better life. Letzten Minuten Blanket Jones für euch hier live aus der Turbine in Oberhausen. Rautemusik.club live für euch on air. Danach folgt Johann Julien für weitere 2 Stunden. Und Timon van Gold.